wieder gleich, als ich dich sah. Wir zwei gehören zusammen, denn ich wollte nie mehr ohne dich sein. Und seit dem Tag weiß ich, was ich an dir hab. Mein Herz gehört nur dir ganz allein. Fans!